Im Studio ist für Sie Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Guten Morgen. Polizei findet persönliche Gegenstände des Opfers Judith Tyson auf, Iraki spricht vor Bundestagsfraktion und HSG verliert in Großen Heidorn. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Fall Judith Tyson hat die Polizei neue Fortschritte gemacht. Demnach ist es gelungen, persönliche Gegenstände von Judith aufzufinden, darunter die Brille, die sie noch am Tage ihres Verschwindens getragen hatte. Die Gegenstände werden jetzt im Landeskriminalamt Hannover auf Spuren untersucht. Diese können eindeutige Hinweise auf den Täter ergeben. Die 23-Jährige galt im September letzten Jahres als vermisst und wurde schließlich im Klosterwald bei Loccum tot aufgefunden. Die Polizei bittet noch einmal um Hinweise, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Vergangenen Freitag fand in Berlin eine Konferenz zur Zukunft bürgerlichen Engagements für Flüchtlinge statt. Eingeladen war auch der Nienburger Karim Iraki vom Jugendmigrationsdienst des christlichen Jugenddorfs. Er berichtete aus verschiedenen Integrationsprojekten und vom ehrenamtlichen Engagement im Landkreis Nienburg. Auch mit anderen ehrenamtlichen Helfern kam er ins Gespräch. Wir haben natürlich auch Erfahrungen ausgetauscht, Erfahrungen gesammelt. Wir konnten voneinander auch lernen, was man besser machen kann. Wie funktioniert in deiner Gemeinde? Wie ist es in meiner Gemeinde und in meinem Landkreis? Es war ein sehr, sehr lernreicher Tag. Es ging ja vom 11.30 Uhr bis 20 Uhr Abend und mit Workshops, mit Begrüßung, und wir konnten auch viele Bundestagabgeordnete treffen dort und mit denen unsere Meinung dann auch austauschen. Die rot-grüne Landesregierung wird in diesem Jahr über 200 Projekte im öffentlichen Personennahverkehr mit rund 85 Millionen Euro fördern. Auch in Nienburg können Projekte wie der Neubau einer zentralen Omnibushaltestelle an der integrierten Gesamtschule Nienburg und die Grunderneuerung von insgesamt 15 Bushaltestellen realisiert werden. Die Modernisierung unserer Busflotten wird dem Fahrgast, dem Verkehrsunternehmen und dem Klima guttun, freut sich der grüne Landtagsabgeordnete Helge Limburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die späte Aufholjagd der HSG Nienburg wurde am Wochenende nicht belohnt. Am Ende verloren die Oberliga-Handballer in Großen Heidorn verdient mit 27:32. Dass der Gegner die deutlich bessere Mannschaft war, musste auch Trainer Dirk Pauling eingestehen. Großen Heidorn ist eine gute Mannschaft, das war vorher klar. Tabellensituation werden sie sicherlich auch noch verbessern. Und daher ist es sicherlich, kann man in Großen Heidorn verlieren, aber die Art und Weise war schon nicht das, was wir uns erhofft haben. Die HSG ist nun wieder Tabellensechster. Davor stehen Schaumburg und Hameln mit einem Zähler mehr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.